Gedicht 24 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Lass du der Erde Schärfe wie ein Messer in sich zurückschnellen, unschädlich verschlossen, in dieser sanften, warmen Hand der Liebe. Und lass uns keinen Laut des Erdenstreits mehr hören, wenn die Klinge zugesprungen. Leben zu leben, ich lehn mich an dich, furchtlos und sicher, gleich, als wenn ein Zauber mich vor dem Stich der Wälzlinge behüte. Sie drängen sich umsonst, uns zu verwunden. Ganz weiß noch können unsers Lebens Lilien aus ihren Wurzeln wieder Blüte treiben, allein dem ewigen Tau des Himmels offen, hoch auf dem Berge, menschenweit entrückt. Nur Gott, der uns gegeben, kann uns nehmen. Ende von Gedicht 24.